Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Akustische Klänge aus dem Netz, darum soll es heute gehen. Das heißt, wir wenden uns in der folgenden Stunde hauptsächlich dem Folk zu. Am Mikrofon ist Christian Grasser und los geht's mit einem kalifornischen Musiker, der anscheinend anonym bleiben möchte. Er nennt sich When the War Came und im Gegensatz zu dem ernst gemeinten oder auch nicht ernst gemeinten Künstlernamen ist sein Debütalbum eher beschwingt. Schon der Name lässt das erahnen. Yeah heißt es. Moon Moon heißt dieser Track. Hearts can hear. ago, people were talking about their first real boyfriends, and after they'd giggled for an hour, I mentioned how I'd never been kissed, and I guess they thought that I was pretty weird, but I thought that they were pretty weird, 'cause if I was them, I think I'd always be sad, carrying around people your whole life who you never even tried to love. We recite poems with quick glances, we hear symphonies in silence, we must pick up some secret frequency that only true hearts can hear. Sometimes I feel like no one understands me, but that's such a dumb thing to say, 'cause everyone goes to bed lonely at least some nights. I'll admit, I go to bed lonely at least some nights, and everyone wakes up with things on their mind, but they're never quite sure who to tell them to, and everyone's understood to some degree, at least more than they probably think, and I truly believe all our hearts beat in time. We're just far too scared to admit that yet. We recite poems with quick glances, we hear symphonies in silence, we must pick up some secret frequency that only true hearts can hear. Only true hearts can hear. Only true hearts can hear us now. Symphonies in Silence von Madeleine Avar. Die junge Dame ist so nervös, zumindest behauptet sie das laut Albumtitel, dass sie ihre Lieder nicht einmal vor ihrer Mutter spielen kann. Songs I'm Too Nervous to Sing for My Mom heißt ihr Album nämlich. Auf der Musikplattform Collect hat sie bereits 6 Alben und EPs zum freien Download veröffentlicht. Links dorthin findet ihr bei uns im ByteFM Magazin. Noch umtriebiger bzw. noch outputstärker ist das Lo-Fi-Folk-Kollektiv Tiny Folk. Sage und schreibe 33 virtuelle Tonträger stehen bei collect.com zum Download bereit. Daraus hören wir nun ein Stück, If I Were an Owl. Ketchup can get cold in winter weather. your hair curl. Anything to make your life a little better. Even the best of us in cold and lousy weather. I wanna be asleep when it turns fall. Megan Day alias Wisdom Tooth mit Say No to Winter von ihrem Cathedral Park Album, eines von bisher 4 Veröffentlichungen der kalifornischen Musikerin. Was bisher alle gespielten Künstler verbindet, sie veröffentlichen ihre Musik ohne Label im Netz. Und dazu nutzen sie die Musikplattform Collect, C-L-L-C-T geschrieben. Die versteht sich als eine Art Gemeinschaft von Musikliebhabern freier Musik. We see music as an art form, not as a commodity, and the wonderful artists of the Collect family would rather have their music heard than sold, so die Selbstbeschreibung der Plattform. Über 1500 Veröffentlichungen von fast 900 Künstlern stehen dort zum freien Download bereit und wer sich durchhören möchte, Links dorthin gibt's bei uns im Netz unter byte.fm/magazin. Wir bleiben bei folkigen Klängen, verlassen aber die Plattform Collect, denn weiter geht's mit Peppermill Records, ein Netlabel aus Kanada. Das mag ebenfalls handgemachte akustische Klänge. Die aktuelle Release unterstreicht das umso mehr, The Gnome EP von Power und Beauty. Wir hören aus dieser Veröffentlichung 2 Stücke, und zwar Beggars and Felons und The Author of Spring. Thank you. trudge along. The air bites our noses and toes. It's been traveling long. Our cheeks are crimson as roses. Thank you. The Author of Spring von dem amerikanischen Folk-Quartett Power und Beauty. Übrigens heißt das wirklich und nicht and, was mich ein paar Mal hat stolpern lassen darüber. Erschienen ist das Ganze bei dem kanadischen Netlabel Peppermill Records, das einmal wieder wirklich ein sehr feines Händchen beweist. An accordion, four pretty voices and some kids playing around in the kitchen with utensils. So die Selbstbeschreibung der Band. Es sei aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass die vier Damen wirklich talentiertes Songwriting betreiben und dazu auch noch ein wirklich sehr beeindruckendes Gefühl für Melodien haben, wie ich finde. Das sollten sie doch auch noch in ihrer Selbstbeschreibung hinzufügen. Da wird in Zukunft doch hoffentlich bald auch ein Album folgen. Ebenfalls mit sehr viel Talent ausgestattet sind die folgenden beiden Musiker, Florian Sievers und Claudia Göhler, beziehungsweise Talking to Turtles, so nennen die beiden sich nämlich. Die waren auch schon mal zu Gast bei Byte FM und spielten folgendes Stück, Beam Me Up Scotty, von ihrer selbst betitelten Debüt-EP Talking to Turtles. Out of the city, took this long ride free. I felt like we're in the car seat made of relationships, just streets and streets and streets. I heard me talk and never saw me doing. I hate people such a kind. I only talked about adventures, globe, water just in mine, mine, mine. Clap, clap, me out of here. Clap, clap, quickly back, I'm feared. Magic, hands like genies, or just beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. Over here, everything seems different, so significant to me. Delusion, the only change was no relationships, just streets and streets and streets. Delusion, the only change was no relationships, just streets and streets and streets. Clap, clap, me out of here. Clap, clap, quickly back on fear. Magic, hands like genies, or just beam me up, Scotty. Beam me up, Scotty. FM. Und zwar hört ihr Frequency. Hier geht's um freie Musik aus dem Netz. Und jetzt kommen wir zu einem Musiker aus Spanien. Green Means Love. Er produziert seine Songs hauptsächlich in den eigenen vier Wänden und veröffentlicht sie bei dem ebenfalls aus Spanien stammenden Netlabel Era Lo-Fi. Genau so kamen bisher drei Alben hervor. In der Vorbereitung der Sendung habe ich nochmal ein bisschen gekramt und mir ist ein wirklich in die Jahre gekommenes, mittlerweile sehr in die Jahre gekommenes Interview in die Hände gefallen, das ich mal mit Green Means Love führte. Ich finde, das kann man durchaus nochmal senden. Ja, und das hören wir jetzt. Interview mit Green Means Love und danach folgt sein Stück Sun Will Shine. Viel Spaß. I started writing my own songs in Salamanca, and Salamanca is a very depressing city, I think. And well, then the new songs I've wrote them in Münster, which is not so depressing, but it's also a little in the middle of nowhere. What happened that made you write such songs? And they seem to be always to be addressed to the same person. They are always about the same person. Yeah. I mean, I have to see this Kenman Sagan. The first one, it's a little about not having that person, but being so close, I think, and it's a little strange. And the second one is having that person, but knowing that you're going to go far away, and it's strange, but the second is happier, some way. I wish life could always feel like this. We keep on getting higher, and I forgot my parachute. This time the fall is bigger, but I won't walk the line. I'm with you. How did you get in touch with Creative Commons and especially the Era Lo-Fi net label? How did you get in touch with them? Well, it was funny because I found them through MySpace, and I wrote them an email, I think. It was the same day that I sent them an email saying, oh, you're doing a great thing, it's a good project, and I'd like to get into that project and so. That same day they wrote me and said, I like your songs and I'd like you to join this project, and it was funny, and yeah, they just wanted to release that first CD I made. And do you know them personally? I know the one that runs the label, and he has two bands in that label. They are Fragile and Lágrima, and yeah, we have played together in Barcelona, I think 1 month ago or so, and he's a very nice guy, and yeah, he's cool. When did you hear about Creative Commons the first time, and why did you choose to, you know, join the Creative Commons community and give away your music for free? There is a very important newspaper in Spain, and this magazine has an internet website in which you could upload one song and people could rate it and say what they think about it and so. And I once uploaded one song when I just started writing songs and so. And 2 months later I received an email from that newspaper, and they said that a lot of people had voted that song and they wanted to make a compilation CD, and they wanted to include that song, and it was a Creative Commons CD. They will put it in internet for free and so, and that's when I started with Creative Commons, I think. Which song was that? Sun Will Shine. This is real life, I'm sure, and they won't fake it no more. And I'm just lost as I was. The only difference is that now I know. And this is fate working on me, and that's just the way things should be. And if I got nowhere to belong, then I'm better gone. Sun will shine someday, and it will stop to rain. Things will be just how I dreamt. I'm afraid I'm the one to blame, 'cause maybe I started this game, and I'm playing against myself. I know I'm not going to win, but the sun, it will shine someday, and it will stop to rain. Things will be just how I dreamt. Green Means Love mit Sun Will Shine von seinem Debütalbum Demons, und dabei ist das N in Klammern gesetzt, also könnte man auch Demos oder Demos lesen. Schönes Wortspiel, wie ich finde. Aus dem Jahr 2006 stammt das, und wer mehr von Green Means Love hören möchte, der besucht einfach das Netlabel Era Lo-Fi. Und dort gibt's die Musik von ihm. Und auf dem gleichen Label ist auch das folgende Stück entstanden, und zwar von The Destroyed Room. Und die machen Country-Musik, kommen allerdings nicht aus den USA, wie man sogar denken könnte, wenn man die Musik hört, sondern aus Barcelona. Spend 90s trying trying to figure out how to succeed in the game of growing up. FM. Give me space, give me time. It's not easy to define, and I'm trying to defend all the things that have no end, and longer than before, I'm trying to ignore. No Fog von Lars Kranholt alias This Mess Is Mine, so nennt er sich nämlich unter anderem, wenn er alleine Musik macht. Zusammen mit seinem Bruder Daniel macht er auch noch Musik, und zwar als Leander. Da geht's dann aber sehr viel elektronischer zur Sache. This Mess Is Mine, also sein Soloprojekt, das allerdings, muss man auch sagen, zurzeit leider auf Eis liegt, genauso wie die Arbeit des Netlabels, bei dem er veröffentlicht, Aerotone nämlich. Schon seit Monaten ist es ruhig um das Münchner Netlabel, das sich den melancholischen Klängen gewidmet hat. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja diesen Sommer was mit einem Neustart. So ruhig wie bei Aerotone ist es auch bei dem italienischen Netlabel Kirsten's Postcard. Auch dort erschien schon seit Monaten nichts Neues mehr. Trotzdem lohnt sich aber ein Blick in den Labelkatalog, denn dort befinden sich einige Schätze. Diese beiden hier zum Beispiel. Musik von The Hartmans und Emily Place. FM. Mm-hmm. Susanna Brandin aus Göteborg. Wenn sie Musik macht, dann nennt sie sich Winter Took His Life. Und auch wenn man es bei dem Stück eben kaum glauben mag, Susanna macht auch gerne Musik zusammen mit anderen, mit Björn Kleinhans zum Beispiel. Auch der klingt ja oftmals so, als würde er sein Zimmer so gut wie nie verlassen, aber weit gefehlt, denn beide Musiker sind fast mehr auf Tour als zu Hause. Und wer die beiden mal live gesehen hat, der weiß, da wird viel gelacht auf der Bühne. Da kann die Musik auch so traurig sein, wie sie will. Ein Song gibt's noch, der ist auch ziemlich traurig und stammt von dem eben genannten Herrn Björn Kleinhans. Zusammen mit Susanna Brandin hat er bei dem skandinavischen Netlabel It's a Trap eine Split-EP veröffentlicht. Daraus hören wir China Blue. Links dorthin und natürlich auch zu allen anderen Songs dieser Sendung findet ihr im Netz unter byte.fm/magazin. Und damit war's das soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald, sagt Christian Grasse. Tschüss! La high, high quadrant. And it feels good burning sun. A pale, va high, it cracks as you smile. A shouting and a nettle, and we and we turn. Yeah.